um frei zu sein, aber das geht nicht, sagen sie. Und dann schließen sie meinen Käfig, denn dieser Vogel darf nicht fliegen, weil er kein Adler ist, auch machen, was er will und denken, was er will, darf er nicht. Was soll das? Lass mich machen, denk nicht, dass ich dumm bin, ich bin schlau genug, um zu wissen, was ihr sagt, ist Unsinn und genau das macht euch Angst, ich weiß es. Legt mich lieber an die Leine, ich und meine Jungs machen sonst Dummheiten aus Langeweile. Mein Kopf geht immer mehr kaputt, aber ich nehm's nicht hin, wir folgen alle einem großen Arsch, so wie das Leben stinkt. Langsam geht die Luft aus, denn wir leben im Zuchthaus. Und egal was es kostet, ich muss raus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 Millionen, wir sind nicht allein. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 Millionen, wir sind nicht allein. Wir sollten fliegen wie Libellen in den Himmel, doch stattdessen sitzen wir hier wie im Keller und verschimmeln. Mann, wir trocknen aus, wir verwelken. Los, pack schnell was in den Rucksack, nichts wie weg. Ich zieh durchs Land und mach kaputt, was mich kaputt macht. Ich lass Druck ab, keiner hält mich klein, wo kann das hinführen? Ich geh ganz nach oben auf das Dach, ich will den Wind spüren. Doch solange wir leben, geht das alles mal vorbei. Ich bin nicht kleinlich, nur auf Rio bin ich neidisch, weil er frei ist. Okay, es gibt so manches, das ich nicht begreife, aber eines weiß ich ganz genau, und zwar alles ist langsam geht die Luft aus, denn wir leben im Zuchthaus. Und egal was es kostet, du musst raus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 Millionen, wir sind nicht allein. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 Millionen, wir sind nicht allein. Atme ein, atme aus. Wenn du wie wir zwei deine Freiheit willst, dann sag es laut. Geh auf die Straße raus, schreib's auf Plakate rauf. Lass deine Hoffnung nicht zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Geh und sag es jedem, wir wollen Spaß am Leben. Wir wollen es jetzt, wir wollen nicht warten bis zum Garten Eden. Die Welt ist unser, kommt, wir mischen sie auf, denn wir müssen hier raus.